Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Fünfundzwanzigste Folge. Pianistische Metamorphosen. Der Schriftsteller Henry Miller über den Künstler im Alter. Das ferne Ziel liegt darin, ein Meister zu werden und im Alter den Mut zu finden, das zu tun, was man als Kind getan, als man noch nichts wusste. So wie in der Kunst jede Natur immer nur zweite Natur ist, kann die Kindlichkeit des Alters nur angenommene Kindlichkeit und Einfachheit sein. Eine tiefe und melancholische Versonnenheit, die voller Sehnsucht und Trauer dem Gewesenen nachlauscht. All dies klingt aus den meisten Altersaufnahmen von Wladimir Horowitz. Für die CD unter dem Titel Horowitz at Home hatte er neben Mozarts Sonate in B-Dur, Köchelverzeichnis 281, dem Rondo D-Dur und dem Adagio H-Moll auch das Rondo A-Moll, Köchelverzeichnis 511, aufgenommen. Weil die CD nicht von Mozarts Werken dominiert werden sollte, verzichtete er auf die Veröffentlichung dieses düsteren Stücks. Unter den Händen von Horowitz gewinnt dieses Rondo, posthum in der Anthologie The Magic of Horowitz veröffentlicht, den Charakter einer fahlen Valse Triste. Thank you. Wolfgang Amadeus Mozart, das Rondo A-Moll, Köchle-Verzeichnis 511, von dem Wolfgang Hildesheimer in seinem Mozartbuch sagte, es lasse die Dämonie des Don Giovanni aufleuchten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass alternde oder gar alte Musiker eine andere Beziehung zum Tempo wie zur Dynamik bekommen. Frost berichtet, dass Horowitz im Sommer 1988 bei einer Klangprüfung ein kleines Stück von Franz Liszt spielte, das er bearbeitet hatte. Ehemals aus dem Zyklus Weihnachtsbaum, den Liszt seiner Enkelin Daniela von Bülow zugeeignet hatte. Horowitz spielt es, als träume er versunken ins Ehemals vor sich hin. Franz Liszt, ehemals aus dem Zyklus Weihnachtsbaum. Das Mosaik seiner letzten Konzerte und Platten hat Horowitz überwiegend aus poetischen Miniaturen zusammengefügt, aus nostalgischen Nachtstücken. Aus jedem Stück, aus jeder Phrase macht er einen Nervenakt, narkotisch betörend und zugleich schmerzlich. Thank you. Frédéric Chopins Nocturne H-Dur Opus 62 Nummer 1. Die grandiose Aufnahme mit ihren belkantischen Fiorituren und betörenden Trillern gehört zu den letzten Platten, die Horowitz im Oktober 1989 kurz vor seinem Tod gemacht hat. Die Metamorphosen eines Virtuosen auf der Reise in die Kindheit. Bei seinem letzten Konzert in den USA am 14. Dezember 1986 in der Metropolitan Opera hatte Horowitz Sonaten von Scarlatti, Masurken von Chopin, das Rondo in D-Dur und das Adagio in H-Moll sowie die Sonate in C-Dur von Mozart gespielt. Dabei war es ihm gelungen, stocksteife Vorurteile ins Wanken zu bringen und den jungen Kritiker Bernard Holland zu bekehren. Wie einige Kollegen, Jakobiner der Kritik, hatte Holland in Horowitz lediglich ein Anachronismus, ein Relikt der Romantik gesehen und, aus dem Ideensystem von Virgil Thomson kommend, einen Meister der Übertreibung und Entstellung. Dass Horowitz sich nun einem Repertoire zuwandte, das nur geringe spieltechnische Anforderungen stellte, deutete er nicht als Schwäche, sondern als neue Stärke. Stärke muss im Alter nicht notwendigerweise nachlassen, sie verändert nur ihre Form. So sprachen die Stücke von Scarlatti und Mozart, die am Anfang standen, fast nur in einem flüsternden Ton, so wie die Arabeske von Schumann und Liszt's Valsoblier in einem geisterhaft fahlen Ton erklangen. Nach Franz Liszt's Valsoblier, von Horowitz in das Zwielicht schwermütiger Erinnerungen gehüllt, weiter mit der Beobachtung des Kritikers Bernard Holland. Die Kraft der Darstellung war jedoch immer noch beträchtlich, aber sie war verwandelt, befreit von allen alten Brutalitäten und hochmütiger Arroganz. Alles atmete eine tiefe Ruhe. Es ist seltsam, dass eine ganze Generation junger Pianisten ihren kollektiven Stil nach den Prinzipien von Wladimir Horowitz gebildet und dabei das Wesen seines Spiels missverstanden hat. Es ist eine verblüffende Gabe, die Klangqualität des Instruments als Metapher für die menschliche Sprache zu gebrauchen. Es ist diese Gabe, die Mr. Horowitz von seinen Bewunderern und Nachahmern unterscheidet. Das hätte er schon sehr viel früher hören können, nicht erst, aber spätestens seit der Zeit, da Horowitz die Sonaten von Scarlatti und Muzio Clementi spielte. Noch einmal die Metamorphosen eines Virtuosen, der in seinen jungen Jahren, wie er gegenüber David Duval sagte, nicht wusste, wie schwierig Mozart ist und zum altersweisen Kind werden musste, um Mozarts Musik zu entdecken. In den ersten 5 Jahrzehnten seiner Karriere hatte Horowitz nur wenige Werke von Mozart gespielt. Die Sonate S-Dur, Köchelverzeichnis 282 in der Saison 1925-26, die Sonate in A-Dur, Köchelverzeichnis 331 in den Jahren 1947 und 1966, die Sonate in F-Dur, Köchelverzeichnis 332 anno 1947 und die Sonate B-Dur, Köchelverzeichnis 333 im Jahre 1951. In seiner gesamten Laufbahn hat er kein einziges Konzert von Mozart öffentlich gespielt, nur eines der 5 Konzerte von Beethoven, nur das 2. von Chopin, nur kurze Zeit lang das D-Moll-Konzert von Brahms, aber nicht das A-Moll-Konzert von Schumann. Erst in den letzten 2 Jahren, also nach der schweren gesundheitlichen und psychischen Krise, hat er in 18 Konzerten Werke von Mozart gespielt. Die Sonate in C-Dur, Köchelverzeichnis 330, und die in B-Dur, Köchelverzeichnis 333, sodann das Rondo in D-Dur und das düstere Adagio in H-Moll, nach seinem Abschied vom Podium die Sonate in B-Dur, Köchelverzeichnis 281 für die Platte Horowitz at Home. Aber auch wenn in den letzten Jahren Mozart öfter gespielt hat als in den 6 Jahrzehnten zuvor, so ist Schoenbergs Feststellung, er sei förmlich in einen Mozart-Rausch geraten, übertrieben. Bei der Aufnahme der B-Dur-Sonate folgt Horowitz einer Maxime, die er gegenüber David Duval formulierte. Er sagte, dass auch Aufführungen der Werke von Haydn, Mozart, Schubert und Beethoven der Effekte und der Überraschungen bedürfen. Sie hören die Sonate in B-Dur, Köchelverzeichnis 333. Getaucht in pastellende Farben, durchsetzt mit spontan hinzugefügten Ornamenten wie Doppelschlägen, beschlossen mit einem wirbelnden Grazioso-Finale. Es ist aus der Sicht der heutigen Aufführungspraxis eine unorthodoxe Darstellung, doch ist sie keineswegs so exzentrisch wie die trocken-ironische von Glenn Gould, der nicht zuletzt ob seiner Provokationen heilig gesprochen worden ist. Die Satzbezeichnungen Allegro, Andante Cantabile, Allegretto, Grazioso. Thank you. Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate in B-Dur, Köchelverzeichnis 333, in einer Interpretation, die in unseren erleuchtet aufgeklärten Tagen des Spiels auf historischen Instrumenten als altmodisch angesehen wird. Fände sich nur unter den stilkundigen Spezialisten einer, der so eloquent musizierte wie Horowitz. Nach der Mailänder Aufnahme im März 1987 spielte er die Sonate im Mai und Juni in Amsterdam, Wien, Berlin und Hamburg. Es waren seine letzten Konzerte. Das letzte in Hamburg beendete er mit Schuberts in Halbschatten getauchtes Moment Musical in F-Moll. Franz Schubert, Moment Musical F-Moll, Deutsch 780, die letzte Zugabe, mit der Horowitz sich am 21. Juni 1987 in Hamburg vom Podium endgültig verabschiedete. Danach meldete er sich, wie erwähnt, mit der CD Horowitz at Home zurück. Neben dem Rondo, Köchelverzeichnis 385 und dem Adagio, Köchelverzeichnis 540, spielte er die B-Dur-Sonate, Köchelverzeichnis 281 und die Walzkaprice Nummer 7 aus Liszt's Soirée de Vienne nach Franz Schubert. Als Ergänzung zur Walzkaprice Nummer 6, die er für sein Moskauer Konzert gewählt hatte. Die neuen Walzer von Schubert, die Liszt paraphrasierte, bergen, wie Horowitz anmerkte, die Essenz des Wienerischen. Das brillant Mondäne, das elegisch Zarte, das träumerisch Traurige. Thank you. Franz Liszt Walz Caprice Nummer 7 aus den Soirées de Vienne nach Franz Schubert oder die nostalgische Rückkehr in ein verlorenes pianistisches Paradies. Im Mai 1988, knapp ein Jahr nach seinem Abschied vom Konzertpodium, begann Horowitz einige Studenten der Juilliard School, die von David Duval ausgesucht wurden, zu unterrichten oder besser ihnen Ratschläge zu geben. Obwohl skeptisch gegenüber den aus Asien kommenden Musikern, die an der Juilliard School studierten, war er begeistert von dem in Indonesien geborenen Chinesen Eduardus Alim, einem Schüler von Rudolf Virkeschnee. Der 27-Jährige besaß, wie Duval und Skornberg berichteten, eine glänzende Technik, einen betörenden Klavierton und, wie Horowitz sagte, das beste Gespür für die romantische Klaviermusik und die Grand Manner, den großen Stil. Doch nach anderthalb Jahren, in denen Alim 40 Mal mit Horowitz gearbeitet hatte, endete die Zusammenarbeit. Sei es aus der Befürchtung, Alim könne den Ruhm seines Lehrers für sich auszubeuten versucht haben, sei es, dass der Schüler wegen seines freien Spiels beim Van Cliburn-Wettbewerb frühzeitig scheiterte. Heute hält Alim eine Professur am Department of Music and Performing Arts Professions an der New York University. Wenig später zerbrach die Freundschaft zwischen Horowitz und David Duval, der 3,5 Jahre lang so etwas wie der Eckermann des Pianisten gewesen war. Für Duval war es eine bittere, mehr noch eine entwürdigende Enttäuschung gewesen, dass Horowitz seine Zusage nicht einhielt, eine Lecture in der Juilliard School zu geben. Er sagte unmittelbar vor der Veranstaltung ab. Ein persönlicher Affront führte zum Bruch. Zu einer Party, die Horowitz und Wanda alljährlich für Freunde gaben, hatte David Duval seine Lebensgefährtin mitbringen wollen. Die Bitte wurde ihm abgeschlagen. Er wünscht seien nur verheiratete Paare. Da er kein Second-Class-Citizen in der Entourage sein wollte, weigerte sich Duval, allein zu kommen. Durch Thomas Frost musste er zu seinem Kummer erfahren, dass Horowitz lediglich danach fragte, wer ihm künftig neue Schüler zuführen würde. Und durch Murray Pariah, dass Horowitz bei allen Telefongesprächen immer wieder von ihm sprach. Doch war er, der Egomane, zu störrisch für eine versöhnliche Geste. Er vermochte es einfach nicht, von sich aus auf andere Menschen zuzugehen, auch wenn er sie schätzte und brauchte. Er war im höchsten Maße egozentrisch. Um ihn war Kälte. Als Duval gegenüber Juliana Lopez, der Gesellschafterin, Hausdame, Sekretärin und guten Seele, einmal sagte, dass Horowitz sie liebe, erwiderte sie voller Schärfe: »Ich muss Ihnen sagen, dass Mr. Horowitz nicht fähig ist, zu lieben. Machen Sie sich keine falsche Vorstellung. Er ist eine doppelte Persönlichkeit, der Mann und das Genie.« Auf die Frage, warum sie trotz der hohen Anforderungen und oft bitteren Zumutungen durch zwei anspruchsvolle, reizbare Menschen nicht ihres Weges gehe, erwiderte sie: »Ich glaube, dass ich wegen der Musik bleibe. Denn durch die Musik gibt er der Welt ein Geschenk, durch die Musik gibt er Liebe.« Auch Wanda sagte aus dem Heroismus der Schwäche, dass Horowitz sie nicht liebe, sondern nur brauche. Wahrscheinlich konnte der Egomane nur durch die Musik amoroso sein. Für seine vorletzte Platte hatte er Mozart-Sonate in B-Dur, Köchel-Verzeichnis 281, ausgesucht. Seine Notizen im Beiheft lassen darauf schließen, dass ihn die Sonate besonders wegen des zweiten Satzes des Andante Amoroso faszinierte. Horowitz schreibt: »Mozart muss sehr verliebt gewesen sein, als er diesen Satz schrieb. Er ist in seinem Ausdruck sehr opernhaft. Deshalb meine ich, dass die Vorschläge lyrisch gespielt werden sollten, das heißt als 16. Noten und nicht kürzer.« Er spielt das einleitende Allegro mit herrlich fließenden Laufpassagen. In den virtuos ziselierten Finalsatz wirkt er behutsam eine kleine Kadenz ein. Die Satzbezeichnungen der Sonate B-Dur, Köchel-Verzeichnis 281, Allegro, Andante, Amoroso, Allegretto, Grazioso. Thank you. Thank you. Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate B-Dur, Köchelverzeichnis 281, von Horowitz als Sonata Amorosa bezeichnet. Nach den Aufnahmen, die sich vom Dezember 1988 bis in den Februar 1989 hingezogen hatten, legte er eine Ruhepause ein. Erst als die Aufnahme einer neuen Platte bevorstand, begann er ein wenig zu üben, dergestalt aber, dass er einzelne Stücke wenige Male durchspielte, nur selten einhaltend, um eine Passage zu wiederholen. Die Aufnahmesitzungen in seiner Wohnung, deren Salon wieder zum Studio gerüstet war, begannen am 20. Oktober 1989. Da der Produzent Günter Brest, dem Lockruf des großen Geldes folgend, von der Deutschen Grammophon zu Sony gewechselt war, die sich das Columbia-Label einverleibt hatte, ging Horowitz mit. Er beabsichtigte zunächst, ausschließlich Werke von Joseph Haydn und Frédéric Chopin aufzunehmen. Bis auf Chopins C-Moll-Mazurka Opus 56 Nummer 3 waren alle Werke, zum Staunen von Thomas Frost, der die Produktion als Aufnahmeleiter betreute, neu in seinem Repertoire. Die C-Moll-Mazurka, die längste aller Chopin-Mazurken und von Horowitz überdies schweifend verlangsamt, wirkt disparat wie eine nächtlich fahle Fantasie über die Gattung der Mazurka. Thank you. Frédéric Chopin, Mazurka C-Moll, Op. 56, Nummer 3. Die Aufnahme des sinnlich bebenden Nocturne in H-Dur, Op. 62, Nummer 1, das zu Beginn der Sendung zu hören war, bezeichnete Skornberg als »one of the sexiest things that Horowitz ever did«. Die Darstellung sei orgiastisch, aber nie geschmacklos. Ebenso sinnlich ist seine Darstellung des Nocturne in S-Dur, Op. 55, Nummer 2. Die Aufnahme könnte eine Reminiszenz oder eine nostalgische Hommage an einen seiner großen Kollegen gewesen sein, an Ignaz Friedmann. Dessen Platte vom Dezember 1936 hatte Horowitz des Öfteren als unübertrefflich bezeichnet. Darin mag für ihn zugleich eine Herausforderung gelegen haben. Beim Vergleich zwischen Friedmann und Horowitz übernahm Harold C. Skornberg die Rolle des fairen Schiedsmannes. Let's call it a standoff. Entscheiden wir uns, dass die Darstellungen gleichwertig sind. Nach dem Nocturne Es-Dur, Opus 55, Nummer 2, ist im Fantaisie Empruntue Cis-Moll, Opus 66, noch einmal der phänomenale Virtuose zu erleben. Nicht mehr als Donnergott, sondern als geschmeidiger Tastentänzer. Er spielt die Laufpassagen atemberaubend schnell, schneller als all seine jüngeren Kollegen, dies aber mit gestochen deutlicher Artikulation und prägnanten Akzentuierungen. Wie immer entsteht die Spannung aus der Gespanntheit. Im Innenteil meidet er jeden Anflug von Sentimentalität. Und wie immer gibt er den Mittelstimmen ihre kantable Kontur. Thank you. Frédéric Chopin, Fantaisie Empruntue, Cis-Moll, Opus 66, die Aufnahme eines 86-Jährigen, dessen Fingerbeweglichkeit geradezu rätselhaft ist. Wie bemerkenswert die Fingertechnik, so ist sein sublimes, vielstimmiges Cantabile-Spiel in der Etüde Opus 25 Nummer 1 geradezu magisch. Er verwandelt eine technische Studie in einen melancholischen Gesang. Ähnlich versonnen und verhangen spielt er den polyphon aufgefächerten Lento-Teil der rhythmisch vertrackten E-Moll-Etüde Opus 25 Nummer 5, die er mit einem gewaltigen Crescendo-Triller ausklingen lässt. Thank you. Sie hörten die 25. von 26 Folgen unserer Sendereihe Horowitz, Seiltanz eines Virtuosen, von Jürgen Kesting. Es sprach der Autor. Toningenieur Kaspar Wollheim, Tontechnik Iris König. Redaktion und Produktion Dieter Hauer. Eine Koproduktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Mitteldeutschen und dem Südwestrundfunk. Abschließend hörten Sie Wladimir Horowitz mit den Etüden in Astur, Opus 25 Nummer 1 und E-Moll, Opus 25 Nummer 5 von Frédéric Chopin.